stärksten Fußballverein, SV Werder genannt. Die Vereinsfarben sind grün und weiß und als die Macht im Norden bekannt. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. In Bremen ist es öfters kalt, doch diese stört uns nicht. Bei Kohl und Pinkel wird's uns warm und dann singen wir alle mit. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Am Samstag gehst du einkaufen, die Säge auf und ab. Und singen ein paar Leute laut, dann weißt du, Werder ist dran. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Und alle nochmal! Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein. Immer wieder Werder Bremen, das ist unser Verein.